Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Du, Werner, was haben wir gleich in der dritten Stunde? Frau Körner, Geschichte. Stinkt langweilig. Geschichte? Nicht Biologie? Nein, Alina. Morgen haben wir Biologie nach der Englischstunde. Verdammt. Ich habe nämlich mein Geschichtsbuch nicht mitgenommen. Du kannst bei mir reinschauen. Ende von Teil 3.